Der ständige Vertreter der DVRK in der UNO richtete am 5. Dezember an den Generalsekretär der UNO einen Brief und verlangte darin die Erklärung der juristischen Grundlage der jüngsten Anti-DVRK-Resolution des Weltsicherheitsrates, der den Atomsprengkopf-Explosionstest der DVRK kritisiert. Darin hieß es, die jüngste Sanktionsresolution des UNO-Sicherheitsrates ist eine weitere Überschreitung des Amtsbefugnisses und grobe Verletzung der Souveränität, was das legitime Recht der DVRK auf den Selbstschutz offen negiert und daher entschieden zurückzuweisen ist. Der UNO-Sicherheitsrat verfügt über gar keine Befugnisse, dem Atom- und Raketentest der DVRK gegen die atomare Drohung und Sanktionen seitens der USA zu problematisieren. Und nirgendwo in der UNO-Charta und in den Völkerrechtsbüchern sind der Atomtest und der Raketenstart als Drohung gegen den Frieden und die Sicherheit der Welt bestimmt worden. In Paragraphen 39, Kapitel 7 der UNO-Charta steht, der UNO-Sicherheitsrat solle vor der Ergreifung der Sanktionsmaßnahmen zuerst die Entscheidung über das Vorhandensein der Drohung gegen den Frieden und die Sicherheit der Welt treffen, was aber bei der Annahme der Anti-DVRK-Resolution ausfiel. Somit überschritt der Weltsicherheitsrat die Forderung der UNO-Charta und seine Befugnisse, verlor dadurch an der Unparteilichkeit, die für die internationale Organisation lebenswichtig ist, und wandte ein Doppelkriterium an. Der Brief vom 23. Mai 2016 erwähnte bereits, dass die Sanktionsresolution des UNO-Sicherheitsrates gegen die DVRK unübersehbare ernste juristische Widersprüche enthalte und habe vom UNO-Sekretariat die eindeutige Erläuterung dazu verlangt. Im Brief forderte der ständige DVRK-Vertreter das UNO-Sekretariat erneut dazu auf, der Mission der UNO für die Sicherung des Friedens und der Sicherheit der Welt entsprechend eine verantwortungsvolle und faire Antwort auf die Frage der DVRK zu geben, die die Völkergemeinschaft überzeugen kann.